Derzeit leben mehr als 1,5 Milliarden Menschen in den Ballungsräumen der Tropen. Vorangetrieben wird der Trend insbesondere in Südostasien durch die wachsende Wirtschaft sowie durch die gesellschaftlichen, geschäftlichen und gesundheitlichen Aussichten, die das urbane Leben mit sich bringt. Die Bevölkerung in den Ballungsräumen Indonesiens zum Beispiel ist zwischen 1992 und 2018 von 32 Millionen auf fast 150 Millionen gewachsen. In Mittel- und Südamerika sowie der Karibik leben schon heute fast drei Viertel der Bevölkerung in städtischen Gebieten. Knapp ein Viertel der Bevölkerung tropischer Städte lebt in Slums unter unglaublich schlechten Bedingungen, wie sie für Regionen, die eine schnelle Stadtentwicklung erlebt haben, seit dem 19. Jahrhundert typisch sind. Diese inoffiziellen Siedlungen werden im Großen und Ganzen durch wachsenden Wohlstand und Programme zur Verbesserung der Wohnsituation zurückgedrängt. Oft bieten sie auch Zugang zu Verdienstmöglichkeiten und kulturellen Anknüpfungspunkten. Dennoch, im Zusammenhang mit Umweltschutz und Verbesserung des Lebensstandards ist es für die Vereinten Nationen ein wichtiges Anliegen, die tropischen Städte nachhaltig und inklusiv zu gestalten, wozu auch die stärkere Integration grüner Räume gehört. Eine wachsende Bevölkerung braucht wachsende Lebensmittelmengen. In den Kapiteln 10 bis 13 haben wir den immer heftigeren Konflikt zwischen tropischen Wäldern und deren zunehmender Nutzung für Landwirtschaft, Viehwirtschaft und Rohstoffgewinnung nachgezeichnet. In den Tropen befinden sich 39% aller landwirtschaftlichen Nutzflächen. Diese Flächen dienen zwar auch heute noch dazu, Lebensmittelsicherheit für eine wachsende Bevölkerung zu gewährleisten, sie bedienen aber mindestens seit dem 17. Jahrhundert auch die Nachfrage der Exportmärkte. In tropischen Ländern wuchsen die Anbauflächen für Nutzpflanzen zwischen 1999 und 2008 um 48.000 Quadratkilometer im Jahr. Den größten jährlichen Zuwachs verzeichneten dabei Nigeria mit 10.259 Quadratkilometern, Indonesien mit 5.826 Quadratkilometern, Äthiopien mit 5.405 Quadratkilometern, der Sudan mit 5.227 Quadratkilometern und Brasilien mit 4.205 Quadratkilometern. Durch die Erweiterung der landwirtschaftlichen Produktion wuchs aber nicht zwangsläufig auch die Lebensmittelversorgung in den Tropen. Auf manchen Inseln im Pazifischen und Indischen Ozean ging die Zahl der landwirtschaftlichen Nutzflächen aufgrund des Drucks, den Tourismus und die urbane Infrastruktur auszubauen, sogar zurück. Und der steigende Anteil der landwirtschaftlichen Flächen, die für den Anbau von Biotreibstoffen oder für den Export bestimmten Feldfrüchten genutzt werden, trägt zwar vielleicht zum Einkommen der Einheimischen bei, aber nicht zu ihrer Lebensmittelsicherheit. Auch die steigende Fleischproduktion in den Tropen, ein Anstieg um 76% zwischen 2010 und 2017, wurde vorwiegend durch Nachfrage aus dem Ausland vorangetrieben. Insbesondere Brasilien, Indien und Australien exportierten beträchtliche Fleischmengen nach China, in die USA, nach Japan, Europa und in den Nahen Osten. Der wirtschaftliche Nutzen solcher Veränderungen spiegelt sich meist nicht in der lokalen Nachhaltigkeit der Tropen wider. Besonders akut sind diese Probleme, weil man auf der Grundlage von Fernerkundung und Kartierung vorhersagen kann, dass das tropische Afrika, Südamerika und Südostasien durch die Erosion im Laufe des 21. Jahrhunderts immer stärker unter armen, instabilen Böden leiden werden.